Hören Teil 2. Sie nehmen an einer Führung teil und hören folgende Informationen. Liebe Gäste, seien Sie herzlich willkommen auf der Burg Falkenauge. Ich möchte mit Ihnen heute die alten Mauern dieser großen Burg durchstreifen und Ihnen die Geschichte des Grafen Friedbergs näher bringen. 1545 gründete Graf Johann Friedberg diese Burg. Seinen Namen bekam er vom Volk, denn er wünschte sich nichts sehnsüchtiger als ein friedfertiges Leben. Er regierte das Volk mit Güte und Gerechtigkeit, deshalb auch der Name Fried. Der Begriff Berg stammte natürlich von der Anhöhe, auf dem die Burg gebaut wurde. Das Volk lebte um die Burg herum und 6 Jahrhunderte lang bis zur Neuzeit lebte es in Wohlstand. Der Legende nach soll ein reicher Mann namens Graf Wertburg das Gut im Visier gehabt haben. Es hatte ihm so sehr gefallen, dass er alles daran setzen wollte, diese Burg zu besitzen. Graf Friedberg erfuhr davon und es ließ ihm keine Ruhe. Er versuchte mit allen Mitteln, Wertburg davon abzuhalten, seine Burg zu erobern. Eines Tages kam es aber dazu, dass Wertburg die Burg Falkenauge angriff. Friedberg soll von der Festung aus Pech und Federn auf Wertburg geworfen haben. Durch diese Tat entblößt, fühlte sich Wertburg geschlagen. Auf der Burgbrücke rutschte Wertburg aus und fiel in den Graben der Burg. Es ist verwunderlich, dass Friedberg nach diesem Angriff keine Wehranlagen bauen ließ. Friedberg wollte das nicht. Er fürchtete sich vor keinem Eindringling, weil er ja ein friedlicher und gutmütiger Mensch war. Er machte sich nichts aus Kampf und Krieg. Stattdessen widmete er sich seiner großen Liebe, dem Schreiben von Märchen. Er las sie seinem Sohn Emanuel von Friedberg vor und soll ungefähr 110 Märchen geschrieben haben, von denen man leider nur 30 fand. Ein großer Verlag hat diese Geschichten nun veröffentlicht. Sie können den Sammelband auch in unserem Schlossladen erwerben. Das klingt alles eher einfach und schlicht, ruhig und gelassen, weil sie vielleicht das Leben auf einer Burg mit Rittern und Mägden verbinden, mit Festen und Turnieren. Nur hinter einer Tür ging es auf dieser Burg drunter und drüber, und zwar hier. Das ist die Tür zur Küche der Burg. Die Küche war das Reich der Katharina von Friedberg. Die Gemahlin des Grafen Friedberg stellte jeden Tag ihre Kochkunst aufs Neue unter Beweis. Neben Katharina Friedbergs Seelachsfilet mit Rahmsoße oder Eisbein war ihre berühmteste Spezialität die Zwiebelsuppe, die in der gesamten Grafschaft bekannt wurde. Die Menschen, zumindest auf der Burg, aßen sie mit Genuss. Katharina Friedbergs Zwiebelsuppe ist heute in Deutschland weit und breit bekannt. Ich hoffe, dass ich Ihnen durch die Erzählung den Appetit angeregt habe, denn Sie haben nun die einmalige Gelegenheit, diese Leckerei in unserem Restaurant auf der Burgterrasse zu probieren.